WDR2 mit einer Warnmeldung. Vorsicht bitte auf der A44 Kassel Richtung Dortmund zwischen Kreuz Wünnenberg-Haaren und Büren. Da ist eine ungesicherte Unfallstelle. WDR2 Nachrichten. Um 22 Uhr mit Katja Ruppenthal. Die Themen. Der Schlossplatz Münster bleibt erhalten. Die Tschechen fürchten gepanschten Alkohol. Und das Wetter in der Nacht meist trocken. Die Zeit 22.05 Uhr. WDR 2. Verkehrsservice. Im Moment liegen uns keine Meldungen vor. WDR 2. Musikclub am Sonntag. Mit Steffi Klaus. Und wir beginnen diese Stunde mit dem Platz 12 in den WDR 2 Hotline Charts. Das sind Animotion, I Engineer.